WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute auch wieder. Diese Woche machen wir die ganze Woche durch mit den freien Themen. Ihr könnt also zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Wir können natürlich auch sehr gerne über Thomas Hitzlsperger sprechen, was ihr davon haltet, dass er sich nun geoutet hat. Ist das gut so oder ist es zu spät? Wird es etwas bewirken oder vielleicht verpufft die ganze Sache auch nach ein paar Wochen und nach einem gewissen Presse- und Medienecho? Was meint ihr? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer, 29 Jahre alt und er heißt Sascha. Hallo Sascha. Schönen guten Morgen, Domian. Schön, mit dir die Sendung zu eröffnen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um das Thema, zu dem du gerade ganz viele Fragen gestellt hast, das Outing von Thomas Hitzlsperger. Das ist ein großes Thema heute. Die Zeitungen überschlagen sich. Es ist ein wahnsinnig großes Thema und ich wette mit dir, dass morgen die Bild-Zeitung rosa sein wird. Vielleicht. So, aber lass uns nicht über die Bild-Zeitung reden, sondern über dich und beziehungsweise deine Meinung dazu. Ja, ich würde gerne zwei Dinge dazu sagen. Das eine, was ich gerne sagen würde, ist, ich finde es total klasse, dass es überhaupt einen Fußballer und auch ein ehemaliger Nationalspieler, er ist ja in dem Sinne kein Profifußballer mehr, sich überhaupt zum Thema geoutet hat und gesagt hat, ja, ich bin schwul und öffentlich dazu steht. Das finde ich total klasse. Ja. Und das Zweite, was ich eigentlich in der Bezug auch sagen wollte, ist, dass ich es extrem wichtig finde, dass im Grunde jeder, der in irgendeiner Form glaubt, Mensch, ich fände es schön, wenn ich dazu aufstehen könnte, einfach dazu steht, weil es einfach ein gewisser Schub für Selbstbewusstsein ist und es einfach sehr viele positive Folgen hat. Und das ist einfach das, was ich gerne sagen würde. Ja, bist du selbst schwul? Ja. War so ein bisschen verzögert jetzt das Jahr. Ja, na, du aber sowas von. Nein, ich bin bolle stolz drauf freue mich tierisch und jeden, der mich sozusagen fragt, dem sage ich das auch sehr gerne. Also nicht, dass ich damit rausieren gehe, aber warum bist ich du dann halt, wenn mich da jemand fragt. Ja, warum bist du stolz darauf, schwul zu sein? Als ich mit das gemerkt habe, da war ich 16, 17 in irgendeiner Form, wo ich wirklich das für mich abgehakt habe und gesagt habe, ich bin es. Mhm. Und dann mit 22 habe ich mich geoutet und in dieser Phase habe ich gemerkt, dass ganz viele Leute in meinem Umkreis, so Abitur und dann Anfang Studium, nach irgendwas gesucht haben, was sie ausmacht, was sie sind. Und ich hatte schon mal was, was sozusagen für mich vorgegeben ist im Rahmen der Homosexualität halt. Und insofern bin ich darauf bolle stolz und sage einfach, es ist schön, dass es so ist. Ich finde es klasse und fühle mich damit pudelwohl. Na gut, das ist natürlich wichtig, wenn man das so selbst so sieht. Ich bin in diesem Fall von Hitzels Perge so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr gut, dass endlich jemand mal den Mund aufmacht. Aber er ist eben kein Profifußballer mehr. Und ich frage mich, warum nicht ein, zwei Jahre vorher? Dann hätte das natürlich noch eine viel fulminantere Wirkung gehabt. Dennoch ist es natürlich, ich will es nicht kleinreden oder irgendwie schlecht reden. Es ist gut, dass er es macht. Ich habe nur die Sorge, sage ich jetzt, dass das ein Riesentheater ist, vielleicht eine Woche, dann geht er durch alle Talkshows und dann ist die Sache wieder vergessen. Das ist meine Sorge. Ich weiß nicht, ob es einen noch aktiven Fußballer motiviert, jemand, der in der Nationalmannschaft zum Beispiel spielt, ob es den motiviert, so viel Arsch in die Hose zu kriegen, zu sagen, ja, ich auch. Das weiß ich nicht. Ich würde dir in gewisser Weise zustimmen. Ich glaube auch, dass er sich das lange überlegt hat. Er sagt, in dem Interview sagt er auch selbst, dass er das lange überlegt hat, mit Leuten darüber gesprochen hat und die ihm gesagt haben, mach's lieber nicht, das gibt Probleme. Mhm. Und insofern kann man natürlich sagen, er macht sich das relativ einfach jetzt, wo er sozusagen aus dem Profifußball raus ist. Ja, auf der anderen Seite bietet natürlich die Olympischen Spiele einen wunderbaren Anlass zu sagen, so, jetzt rücke ich damit raus. Ja. Ich finde es jetzt, muss ich sagen, auch nicht mehr so besonders mutig. Wenn ich das so lese, Respekt, Thomas und so. Mutig ist es, wenn sie es machen, während sie Profifußballer sind. Jetzt ist es gut, dass es macht, aber besonders mutig finde ich es nun nicht. Ich finde es selbstverständlich, letztendlich du ja auch, wie du lebst und wie dein Selbstverständnis ist. Ja, wenn... Du findest es selbstverständlich, dass er es sagt öffentlich, oder... Ja, ich finde es völlig okay, aber besonders mutig finde ich es nun nicht. Also man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Weil was wäre denn dann der Mut, wenn es dann ein aktiver Profifußballer sei? Naja, weil dieser junge Mann wirklich dann auch alles aufs Spiel setzt für seine Identität. Denn es kann sein, dass er es aushalten muss, dass irgendwelche Hirnis ihn Rosi benennen, wenn er auf das Spielfeld geht oder noch schlimmere Sachen. Es kann sein, dass er keine weiteren Karriereschritte mehr machen wird können. Er steht ja vielmehr der aktive Fußball im Zenit der Öffentlichkeit und kriegt dann auch die ganze Jauche ins Gesicht. Und davor hätte ich Respekt, wenn jemand sagt, Jungs, mir ist es scheißegal, so ist mein Leben, ich mache das jetzt. Dafür hätte ich auch Respekt, aber ich glaube, dass dieser Druck oder das, was du gerade eben gesagt hast, glaube ich, nicht so arg ist. Ganz einfach deshalb, weil wenn jemand die Unterstützung vom Team hat, vom Trainer und vielleicht auch vom DFB, der sich da immer so ein bisschen durchlaviert, glaube ich, dass man das mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch hinbekommt. Und ich glaube nicht, dass Fußballspieler oder Fußballfans, besser gesagt, andersrum, tatsächlich so, wie soll ich sagen, noch in der Steinzeit leben. Doch. Das glaube ich nicht. Diesbezüglich glaube ich das schon. Habe ich kein gutes Gefühl. Aber auf der anderen Seite haben schwule Fußballfans zum Beispiel, die sich ja auch inzwischen sammeln und auch ins Stadion gehen, keinerlei Probleme. Das liegt vielleicht daran, dass sie im selben Verein sind und denselben Verein toll finden, aber die werden im Stadion im Grunde ja akzeptiert. Man nennt Thomas ja auch den Hammer, oder so hat man ihn genannt. Vielleicht ist es ein Mosaiksteinchen zu einer wirklich irgendwann endgültigen Akzeptanz, dass man gar nicht mehr darüber sprechen muss, welche Sexualität man hat. Und insofern ist es natürlich toll, dass er es gemacht hat und wir wollen es auch gar nicht kleinreden. Und mal sehen, wir verfolgen das jetzt weiter, was es für Folgen hat. Hoffen wir, dass es Folgen haben wird. Das hoffe ich mit dir gemeinsam. Sascha, alles Gute. Danke für deine Meinungsäußerung. Schöne Nacht dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und es geht weiter mit Patrick. Der ist 24. Guten Morgen, Patrick. Ja, guten Abend, Domian. Hier ist Patrick. Hallo, Patrick. Danke erstmal, dass du dir Zeit für mich nimmst. Also, bei mir geht's um meine Freundin. Ja. Und zwar ist es eigentlich meine erste Freundin. Wir hatten uns vor 4 Jahren das erste Mal kennengelernt, waren noch ganz kurz zusammen, hatten allerdings dann durch die äußeren Umstände, weil wir damals in der gleichen Schulklasse waren, uns kurz danach, so 2-3 Monate danach, schon wieder getrennt. Man weiß ja, wie das ist, ne? Man erzählt sich so Sachen rum und so weiter. Mhm. Und jetzt haben wir uns halt vor 3-4 Monaten haben wir uns dann halt entschieden, uns mal wiederzusehen. Mhm. Sind einige Jahre vergangen. Und da hat es auch von meiner Seite auch auf Anhieb auch gefunkt. Und bei ihr, so habe ich das Gefühl am Anfang gehabt, auch so ein bisschen. Und ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch und ich habe ihr auch relativ schnell dann auch gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Mhm. Und sie hat mir das damals erwidert. Jetzt ist natürlich, jetzt da vor ungefähr einer Woche war ungefähr dann der Zeitpunkt, wo wir uns ein bisschen gestritten hatten und sie allerdings dann zu mir gesagt hat, dass sie sich halt so schnell in den Typen nicht verlieben würde und dass sie mich halt nicht liebt. Das war natürlich ein Schlag für mich so ins Gesicht, würde ich mal sagen. Oh ja. Dann natürlich war für mich erstmal so der Punkt, wo ich dachte, okay, will sie überhaupt noch mit mir zusammen sein oder nicht? Ja. Das habe ich auch mit ihr dann besprochen und sie meinte halt, nein, sie möchte mit mir auf jeden Fall zusammenbleiben, weil ich irgendwas an mir habe, was ihr halt total gefällt. Na, das ist aber komisch. Sie sagt dir ins Gesicht, sie ist nicht in dich verliebt und sie will aber mit dir zusammen sein. Richtig. Das ist halt die Sache und ich habe halt auch schon mal jetzt mit ihr darüber gesprochen, nochmal ausführlicher. Und da kam halt auch heraus, dass sie noch nie so richtig in jemanden verliebt war. Und dass sie wahrscheinlich, so denke ich mal, gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, wenn man verliebt ist. Kann das sein, dass du am Anfang zu forsch auf sie zugegangen bist und hast sie vielleicht erdrückt mit deiner Liebe? Das hat sie mir halt auch gesagt. Das ist genau das Problem gewesen. Ich habe halt zu oft, ich liebe dich, zu ihr gesagt. Oder ihr halt permanent, weil ich es halt von meiner Ex-Freundin halt so kannte, dass wir uns halt den ganzen Tag geschrieben hatten damals übrigens, immer. Übrigens sollte man mit diesem Satz, ich liebe dich, sehr vorsichtig umgehen. Und ich finde ihn nur ganz, ganz selten aussprechen. Ja. Ja. Umso mehr Gewicht hat das, wenn man es dann sagt. Ja, so im Nachhinein ist es halt bei mir genauso der Fall, dass man, glaube ich, genau, dass man es halt vielleicht seltener sagt oder ganz selten sagt, dafür dann aber auch in den Momenten, wo es halt dann wirklich so, aber wo man es auch wirklich fühlt. Das klingt ja schon doch ein bisschen hoffnungsvoll insofern, ja, weil sie sagt, ich will mit dir zusammenbleiben, genau, und was ist da? Genau, das Problem, was ich halt habe, ist, dass sie halt relativ schwer halt Zuneigung und Gefühle und so Zärtlichkeiten dazu lassen kann. Mhm. Also was heißt das? Wie weit gehen die Zärtlichkeiten? Also beispielsweise, ich kann sie in den Arm nehmen, küssen, allerdings, das geht dann halt immer nur so ein paar Sekunden und danach ist dann halt bei ihr der Punkt erreicht, wo sie sagt, ja, jetzt erstmal so wieder, ne, wieder Stufe zurückfahren und das heißt, miteinander geschlafen habt ihr auch noch doch, nicht? Haben wir doch, schon. Ja, ja, doch, zweimal schon, ja. Und wie war das? Also ich habe sie auch danach gefragt, wie sie es halt empfunden hat und sie meinte halt, dass sie ja halt noch nicht viel Erfahrung gehabt hatte. Allerdings war es halt super schön, meinte sie zu mir. Und ich fand es halt auch sehr, sehr schön mit ihr, weil ich sie halt, weil ich mich wirklich in sie verliebt habe, ne? Mhm. Das ist die Sache. Und ja, das ist dann halt, im Moment ist es halt für mich so. Hast du sie im Moment? Hast du sie da auch vielleicht ein bisschen zu sehr schon schnell hingedrängt zum Sex? Nee, da hatten wir relativ offen, glaube ich, auch vorher drüber gesprochen. Mhm. Und da waren wir uns auch einig, dass wir halt miteinander schlafen. Also es war jetzt nicht so, dass es so von heute auf morgen kam, sondern das war halt schon, dass sie es auch wollte. Also da habe ich sie auf gar keinen Fall bedrängt. Das würde ich auch niemals tun. Sowas. So, was sagt sie jetzt? Na, ich meinte ja gar nicht mehr, dass du sie böswillig irgendwie gedrängt hast, sondern so ein bisschen halt indirekt. Okay, was sagt sie, wie sie sich jetzt die Zukunft vorstellt? Ja, das ist das Problem. Also sie ist halt so ein Mensch, der lebt halt nicht unbedingt so, dass sie jetzt sagt, ja, die nächsten 15 Jahre soll das und das passieren, sondern sie lebt so mehr im Hier und Jetzt und sagt halt, ja, jetzt im Moment ist es halt so, dass sie halt ihre Uni hat, ihre Freunde und so und ihre Familie und ich bin da auch noch irgendwo bei, aber sie möchte halt keine wirklichen Zukunftspläne irgendwie schmieden. Das ist eben das Problem an der Sache, ne? Mhm. Und das ist natürlich für mich dann auch so eine Sache, wo das für mich so eine Art emotionale Achterbahnfahrt im Moment bedeutet. Also immer wenn wir uns halt sehen, wir sehen uns halt so ein bis zweimal die Woche, okay, meistens im Moment einmal die Woche. Sie soll jetzt auch noch nicht sagen, was sie in den nächsten 10 Jahren mit dir machen will. Darum geht's ja auch gar nicht. Aber es geht darum, wie sie sich auch das Jetzt, die Gegenwart mit dir vorstellt. Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir halt auch nicht so ganz genau beantworten. Also im Moment ist es halt so, dass die halt, wenn wir halt zusammen sind, dass es auch wunderschön ist, dass wir sehr, sehr viele Dinge zusammen tun. Wir haben tolle Momente, wir kochen viel zusammen. Wir haben halt auch so gemeinsame Interessen und können auch super miteinander reden und gehen auch aufeinander ein und so. Das ist alles hervorragend. Nur halt, wenn sie dann halt nicht mehr da ist und ich dann halt, sagen wir mal, eine halbe Woche alleine bin oder so und ich lebe halt auch alleine, das ist halt auch abends mal so ein bisschen komisch, wenn man halt alleine dann ist manchmal. Und dann ist es halt für mich immer schon so, dass ich dann immer denke, macht sie jetzt vielleicht Samstag sogar Schluss, vielleicht nicht. Und dann kommt es halt auch so, dass halt ihre SMS halt auch immer sehr, sehr gefühlskalt rüberkommen. Das war halt am Anfang der Beziehung halt auch nicht so. Mhm. Und da macht man sich natürlich immer so Gedanken, ne, ob man es richtig interpretiert oder falsch interpretiert, was sie jetzt mir schreibt, weil das ist ja bei SMS immer so ein Problem, ne? Okay. Problem verstanden. Mhm. Das Ganze läuft ja jetzt, wenn ich mich recht erinnere, was du gerade gesagt hast, drei bis vier Monate ungefähr. Das ist ja noch nicht sehr viel. Das ist die Sache. Und deswegen will ich sie ja auch auf gar keinen Fall verlassen, weil ich denke mal, auch sie sagt ja halt von sich selber, dass sie sehr emotionskalt ist und halt wie ein Stein ist, sagt sie halt. Und ich glaube halt nicht, also ich glaube halt, jeder Mensch, der hat irgendwie Gefühle in sich und er kann auch Gefühle zeigen. Ich glaube, das ist halt so, wie ich das halt finde oder wie ich es halt einstufe, ist es halt, dass es halt eine Vertrauenssache ist. Also so. Dann würde ich an deiner Stelle, Patrick, mich wirklich versuchen, ein bisschen zurückzunehmen. Mhm. Ihr auch einen gewissen Freiraum zu lassen, ihr auch Luft zum Atmen lassen, sie nicht zu sehr zu bedrängen. Mhm. Wenn du die Frau wirklich so liebst und so toll findest, finde ich, dann kann man auch mal ein paar Monate, ein halbes Jahr vorsichtig an so eine Person rangehen. Mhm. Vielleicht bewirkt das bei ihr, dass Vertrauen entsteht und dass genau dann das von ihr zurückkommt, was du dir so sehr erwünschst. Ja. Ich glaube, du kriegst das nicht zurück, indem du das forderst und indem du sie ständig darauf ansprichst. Genau, ich glaube, das ist auch das, was du jetzt gerade zu mir sagst, was ich auch die letzten 4-5 Tage so, glaube ich, auch verstanden habe, weil ich auch sehr, sehr viel mit Freunden darüber geredet habe und so. Und ich meine, sie hat auch einmal zu mir geschrieben, dass sie wirklich Herzklopfen hat, schon so ein bisschen. Ja. Und das sind halt so Sachen, so Anhaltspunkte, die mir halt immer so Hoffnung geben, weißt du? Und das finde ich auch, wie du das jetzt erzählt hast. Und ich glaube, dass je mehr du dich zurücknimmst in der Geschichte, desto mehr gewinnst du. Ja, ich hoffe halt nur nicht, ich glaube, aber du bist nicht so ein Typ. Kommt dann, ne? Dass die dann vielleicht denkt, oh, vielleicht mag er mich jetzt gar nicht. Nein, keine Sorge. Ich glaube, das hat die schon komplett kapiert. Du hast die ja zugeballert mit deinen Liebessprüchen. Das weiß sie, da habe ich gar keine Sorge. Ich habe nur eher die Sorge, dass dir das sehr schwer fällt, weil du bist ein Typ, der rangeht an die Leute und redet und macht und sich mitteilt und so. Da musst du dich trainieren, dass du dich da wirklich zurücknimmst. Da habe ich auf jeden Fall auch schon angefangen jetzt. Also ich habe auch die letzten Tage auch versucht, den SMS-Verkehr einzuschränken und dir dann auch weniger zu sagen, ich vermisse dich oder so, auch wenn ich sie vermisse. Im Übrigen, Patrick, du machst dich ja auch interessant bei ihr, wenn du dich ein bisschen rar machst. Ja, das weiß ich. Das alte Spiel. Das weiß ich. So, wir haben alles besprochen. Ja. Danke dir, Domian. Ich mache es genauso und ich wünsche dir viel Glück und ich habe ein gutes Gefühl, dass das funktioniert. Okay, danke dir. Und nochmal ein großes Lob an deine Sendung. Ich gucke die sehr, sehr gerne und mach weiter so. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Patrick. Tschüss. 1.15 Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit, frage ich meine Regie, mit Britta. Und die ist 48. Guten Morgen, Britta. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Britta, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und bei mir geht es darum, ich habe große Probleme mit meinem Sohn. Und zwar ist das seit einem Jahr jetzt schon so. Wir haben so viel Streit miteinander, er hat mir sogar schon den Arm gebrochen. Wie alt ist der Sohn? 21. Der hat dir den Arm gebrochen? Ja, hat er. Wie das? Sehr aggressiv. Warum? Er hatte Sachen auf mich geschmissen und er wollte Geld von mir haben, was ich ihm aber nicht gegeben habe. Er war in der Lehre, hat seine Lehre verloren durch Alkohol. Und dadurch wurde er zu mir immer aggressiver und aggressiver. Ich hatte alle vier Wochen blaue Flecke. Ja, und wo er mir den angebrochen hatte, musste ich die Polizei rufen. Wie kam das denn? Wie hat er das denn gemacht mit dem Arm? Ja, er hat eine Stehlampe auf mich geschmissen und dann ist er gebrochen. Also ich habe die abgefangen und er hat die zweimal geschmissen. Das war so stark, dass sie dann gebrochen war. Das war also eine Stahlstehlampe. Wohnt er denn bei dir? Nein, ich musste ihn rausschmeißen. Die Polizei hat ihn der Wohnung verwiesen und er hat jetzt eine eigene Wohnung. Aber bis dahin wohnt er bei dir? Ja, alleine. Oder hast du auch noch einen Partner? Oder nee, ich habe keinen Partner. Also nee. du hast alleine mit dem Jungen gewohnt? Ja. Und da hast du die Polizei angerufen? Ja, die war also öfter bei uns. Es war immer Stress an. Ja, daraufhin haben sie dann eine Anzeige aufgenommen und ich war dann einen Tag nach dem Krankenhaus wieder bei Polizei und wollte die Anzeige zurücknehmen. Das ging aber nicht, weil das schwere Körperverletzung ist, hat der Polizist zu mir gesagt. Warum wolltest du die Anzeige zurücknehmen? Ja, wer macht das schon und zeigt seinen eigenen Sohn gerne an? Keiner, denke ich mal. Verstehe ich. Im ersten Moment verstehe ich das gut. Nur irgendwann muss man auch als Mutter eine Grenze ziehen und man darf nicht alles gewähren lassen. Haben Sie schon recht. Innerlich bin ich ziemlich eng mit ihm verbunden, aber so äußerlich habe ich auch viel Hass und mir geht es überhaupt nicht gut zur Zeit. Also richtig ganz, ganz schlecht. Seit wie vielen Jahren ist er denn? Seit wie vielen Jahren ist er denn schon so aggressiv? Ja, ich bin mit ihm vor 4 Jahren hierher gezogen wegen seiner Lehre, um ihn zu unterstützen und fing das immer mehr an, sich rauszustellen, dass er immer aggressiver war, beklaute mich, hat mein Konto leergeräumt, alles Mögliche. Also ganz schlimm. Er hat sich auch von seinem Vater aufhetzen lassen, so wie ich das rausgehört habe. Du bist ihm hinterhergezogen quasi, weil er... Nein, wir sind zusammen hierher gezogen. Aber du bist wegen ihm dorthin gezogen, weil es da eine Lehrstelle gab. Genau. Und du hast deine alte Heimat wegen ihm verlassen. Ja, genau. Wie viele Kilometer waren das? Das ist nicht weit, das ist von Bremerhaven nach Bremen. Ach so, okay, das ist dann nicht so ganz weit. Nein. Er hat dein Konto geplündert, sagst ja, du? Ja, ich konnte die Miete nicht bezahlen, hatte schon eine Kündigung im Haus und also es war ganz schlimm. Wie oft hat er das gemacht mit dem Konto? Einmal mit dem Konto und dann hat er meine Kontonummer genommen und sich bei PayPal da irgendwie so ein Zeugs bestellt. Ich gucke auf meine Kontoauszüge, alles voll von seinen Zeugs, was er sich da bestellt hat, ohne mich zu fragen natürlich. Das heißt, wie viel Geld ungefähr hast du für ihn schon bezahlt? 1.000 Euro bestimmt. Ja gut, dann musste ich ihn ja rausschmeißen zwangsweise, so ging es ja nicht weiter. Meine ganze Familie leidet ja darunter, also vor allen Dingen meine Mutter, mein Vater auch, weil sie haben ihn ja auch fast mit großgezogen. Aber es gibt nicht noch ein anderes Kind? Nee, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen, so, nee, weil der eine reicht dir. Ja, der reicht völlig. Noch eine Frage, bevor du das weitererzählst. Wie oft ist er denn so gewalttätig dir gegenüber geworden? Ich musste ja mit ihm zum Gericht hin, leider. Das war mir ganz, ganz übel davor. Ja, alle 4 Wochen habe ich blaue Flecke gehabt. Er hat mich bespuckt an der Hände. Er ist mir sogar schon an die Kehle gegangen. So weit war das schon. Weißt du, Britta, wenn ich das höre, da ist aber wirklich der Schluss. Und da brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn er angezeigt wird und wenn er nicht mehr bei dir wohnt. Ich finde, da muss man irgendwann auch einen radikalen Schnitt machen. Tja, das sagen alle zu mir, auch die Ärzte und so. Ich bin ja in Behandlung oder ich teilweise so. Ich schaff das gar nicht im Moment dahin zu gehen, weil es mir so schlecht geht. Was ist denn jetzt aus dieser Anzeige geworden? Gab es da schon... Er ist verurteilt worden, ganz klar. Und zu was? Er hat eine 1 Jahre Bewährungsstrafe gekriegt und musste mir 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Aber das Geld habe ich natürlich nicht genommen. Ist ja klar, weil er selber nichts hat. Hm. Das wollte ich nicht. Finde ich, hättest du auch annehmen können. Da muss der junge Mann halt arbeiten gehen und shoppen gehen. Ja, er geht arbeiten irgendwo oder eine Firma bei Jakobs oder so. Das macht er schon. Wie ist denn jetzt euer Verhältnis miteinander? Ja, das Schlimme ist ja, ich habe ihm ja wieder die Hand gereicht. Habe ich einen Tag in meine Wohnung gelassen. Und was muss ich danach feststellen? Da war ja wieder mein Portemonnaie. Ach, weißt du, Britta, dann hast du es aber nicht anders. Ich sag's jetzt mal ganz böse. Dann hast du es aber auch nicht. Nee, du hast es nicht anders verdient. Danke. Ich sag's dir ganz offen. Ich sag's dir nicht, um dir zu schaden, sondern ich sage es dir, um dich wach zu rütteln. Ja. Wenn du so eine schlimme Jahre hinter dir hast und wenn der Kerl so wenig Respekt vor seiner Mutter hat, dann hast du alles moralische Recht dieser Welt zu sagen, du kannst gerne wiederkommen, du bist mein Sohn. Aber erst wenn du dich geändert hast. Nicht vorher. Ja, woran sehe ich das, dass er sich geändert hat? Soll ich mein Portemonnaie mal auf den Tisch lassen oder so? Indem der erstmal versucht, sein Leben zu regeln. Dass er sein Leben geregelt kriegt, dass er vielleicht eine Lehre wieder macht und wenn, dann merkt man schon, ob jemand auf einem ordentlichen Weg ist. Ja, ich weiß nicht. Und mir geht es dabei gar nicht gut, also richtig schlecht. Ja, aber dir geht es auch nicht gut, wenn du mit ihm jetzt wieder Kontakt hast. Es ist doch schon vorprogrammiert. Jetzt ist schon wieder was vorgefallen. Es ist vorprogrammiert, dass du irgendwann einen wieder in dass er dich gewalttätig angreift. Tja, das wäre allerdings der Hammer. Das wäre der Oberhammer. Du bist bei Ärzten, bist du aber beim Psychiater oder Psychologen? Ja, ich soll in so eine Tagesklinik da gehen, aber ich schaffe da gar nicht hinzugehen, weil es mir so schlecht geht. Der war schon hier, Therapeut. Aber das wäre sehr gut für dich, das zu tun. Ja, ich weiß nicht, ich schaff's einfach nicht. Du bist ein richtiges Nervenbündel, dir geht es sehr schlecht, das höre ich. Ja, und ich habe auch gestern versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Jetzt hänge ich hier an der Seile, aber wie? Du hast es versucht, das zu tun? Und, ich hab's gemacht, aber es hat nicht geklappt. Jetzt habe ich 2 Riesenwunden an der Arme, aber ich sitze hier so blöd. Aber das ist doch Schweißausbrüche. Das muss doch für dich auch ein ganz großer Warnschuss sein, Britta, wenn man sowas schon macht. Ja, weil ich das nicht mehr ertragen kann, ganz einfach. Ja, aber dann ist doch wirklich der Schritt in eine Klinik das Allerklügste, was du machen kannst. Was soll ich denn? Ja, nee, wir sind auch alle krank, dann werde ich noch kränker. Das ist ja nur albern. Das ist ja nur albern. Man geht in eine Klinik, um gesund zu werden. Und da sind Leute, Fachleute, mit denen du dich unterhalten kannst, die dir helfen, die dich beraten, die dich behandeln. Ja. Aber dafür musst du es auch wollen. Ich habe den Eindruck, dass du es gar nicht willst. Ich glaube, ich könnte jetzt gegen die Wand reden. Nein, ich will schon, aber ich muss mich da erstmal überwinden, da reinzugehen. Ja, dir muss klar sein, Britta, wenn du zu Hause sitzt, dann wird es noch schlimmer. Dann wird es noch schlimmer und dann machst du irgendwelche Dummheiten, wie du es gestern schon versucht hast. Oh, scheiße, tut ganz schön weh. Ja, das ist ja nur wirklich nicht die Lösung, dass du dir das Leben nimmst. Na, aber dann hat man seine Ruhe, ehrlich gesagt, ehrlich. Mich kotzt das Leben an. Bis aufs Letzte. Bis aufs Allerletzte. Aber bevor man diesen großen Schritt geht, sollte man doch erstmal alles unternommen haben, damit das Leben wieder lebenswert wird. Und das tust du nicht. Du verweigerst zum Beispiel die Behandlung. Nee, weil ich resigniere. Das ist es. Ja, und deswegen rede ich jetzt mit dir und sage, du, das ist viel zu früh, dass du resignierst. Wenn du jetzt auch schon Klinikaufenthalte hinter dir hättest und dieses und jenes gemacht hast, hast du aber alles gar nicht. Mhm. Das kann ja sein, wenn du jetzt die Hilfe annimmst und dorthin gehst, dass man dich stabilisiert und dass du vielleicht in einem Jahr auf einer ganz anderen Ebene bist schon. Und wie lange dauert das ein Jahr? Ich weiß es nicht. Ich sag's jetzt nochmal so. Ich weiß nur, es muss irgendetwas geschehen. Ja, das weiß ich auch, das sagen alle. Du bist 48 Jahre alt. Du bist nicht berufstätig. Doch, halbtags. Ach, das... Also das ich bin krankgeschrieben, habe mich krank schreiben lassen jetzt. Was machst du halbtags? Und der großen Wunden. Ich arbeite in der Küche. Mhm. Und jetzt bist du krankgeschrieben, wegen der Wunden. Nee, ich war nicht beim Arzt, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie ich denen das beibringen soll. Das ist alles noch offen und riesengroß. Wegen der, weil du die Pulsadern aufschneiden wolltest, die Wunden meinst du? Mhm. Genau. Es ist Alarmstufe Rot, finde ich, Britta. Es ist wirklich Alarmstufe Rot. Es ist mehr als Rot. Es ist mehr als Rot. Jetzt möchte ich dich wirklich um eines bitten. Ja. Du weißt vielleicht, wenn du die Sendung mal öfter siehst, dass hier immer ein Psychologe im Hintergrund dabei ist. Das ist heute Nacht der Peter. Ja. Ich möchte dringend, dass du mit ihm sprichst. Mhm. Denn er wird dir mal genau erklären, was da in dieser Klinik so alles passiert, damit du keine Angst haben musst. Mhm. In der Hoffnung, ich verbinde damit die Hoffnung, dass du dann sagst, ja okay, ich wage diesen Schritt. Schlechter kann es mir gar nicht mehr gehen, ich kann nur gewinnen dadurch. Stimmt. Weißt du? Mhm. Ja. Und du bist eine freie Frau, du kannst zu jeder Zeit wieder gehen. Wenn du sagst, nee, das bringt mir nichts, dann gehst du wieder. Ja, genau. Versuch es doch. Ja, okay. Und lass die Tür zunächst gegenüber deinem Sohn. Ja, ich werde versuchen. Ja. Oder machen müssen, ja. Ja. Liebe Britta, du legst auf. Dann ruft der Peter dich an und dann sprecht ihr beide in Ruhe im Hintergrund, okay? Danke, Domian. Mach weiter so mit deiner Sendung. Und viel Kraft wünsche ich dir. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Ihr könnt uns gerne anrufen, hier live in die Sendung, WDR Fernsehen, Radio 1 Live, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Hier ist Gerd. Gerd ist 73. Guten Morgen, Gerd. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gerd. 71 oder 73? Ich habe 73 gesagt. Stimmt das nicht? Doch, das stimmt. Sehr gut. Da habe ich mich verhört. Lieber Gerd, um was geht's? Folgendes Problem. Ich habe zwei Söhne, die sind inzwischen 52 und 53. Mhm. Bin geschieden seit 2000. Mhm. Habe eine 10-jährige Tochter mit einer neuen Frau, die ist 47. Und meine Söhne lehnen den Kontakt mit mir ab, weil sie eine Halbschwester haben. Ach. Zwischendurch ist der Große, mit dem ich öfter versucht habe, mal ein vernünftiges Gespräch zu führen, was er immer weggedrückt hat, indem er mir von seinem Computer da alles gezeigt hat. Der wohnte in Hamburg, ich war ein paar Mal da. Hat nicht geklappt, dann habe ich wieder versucht, einen Kontakt aufzubauen, dann war er auch da, hat mich dann ins Krankenhaus gefahren, weil ich depressiv war, 2 Monate im Krankenhaus in Göttingen. Mhm. Dann hat er sich auch mit meiner Tochter, mit seiner Halbschwester nett unterhalten und hat ihr dann versprochen, dass sie in Harz fahren, alles sowas, das hat er dann nicht eingehalten, war natürlich meine Tochter sehr enttäuscht. Mhm. Dann habe ich wieder einen Kontakt versucht, mit ihm aufzubauen. Hab dann mal den Termin verpasst, dann war er zutiefst beleidigt. Und als ich dann vor die Tür kam und nach ihm in die Wohnung reinkam, hat er mich dann erstmal verprügelt. Verprügelt? Ja. Wirklich? Mit Händen auf mich losgegangen, Brille ist runtergefallen, dann habe ich mich gebückt, um die Brille aufzuheben. Warum? Dann hat er mich angeschrien, das ist bestimmt er, wenn die Brille aufgehoben wird und solche Geschichten. Warum hat er dich verprügelt? Aus Wut, dass ich nicht pünktlich zum Termin gekommen bin. Gut, das ist natürlich auch nicht schön, wenn du das nicht geschafft hast, aber deshalb verprügelt man ja keinen Menschen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Deswegen rufe ich auch an, weil ich das alles nicht verstehe. Und der andere Sohn? Der andere Sohn, zu dem habe ich ein bisschen besseren Kontakt. Aber der kümmert sich auch nicht, der ruft nicht zurück, der macht keine Weihnachtsgrüße, nix. Hat das damit zu tun, dass Sie die Beziehung zu der jüngeren Frau vielleicht auch ablehnen, die Jungs? Ja, die lehnen sie wahrscheinlich ab, ja. Aber dann geht das schon seit 10 Jahren so, oder? Ja, natürlich. Dazu kommt noch, dass meine Frau aus Weißrussland ist. Und da sind wohl Aversionen, ne? Mhm. Die haben wir ja überall, seltsamerweise. Ja, das heißt also, es geht nicht nur darum, dass es eine junge Frau ist, sondern auch eine Frau, die nicht aus Deutschland ist. So ist das. Da heißt also, da kommen Vorurteile. Ja, ja, die ist in der Nachbarschaft genau das gleiche Theater. Mhm. Und so weiter und so fort. Wie war denn dein Verhältnis zu den Söhnen früher, bevor die neue Frau aufgetaucht ist? Tja, das Problem ist wohl, dass ich die ein bisschen gefühllos erzogen habe, sage ich jetzt mal. Ach so. Ich habe ja einen Krieg miterlebt, 5 Fliegerangriffe und Flucht aus Ostpreußen und so weiter. Und war vielleicht, das geht mir heute so durch den Kopf, habe den Kindern nicht genug Liebe gegeben. Das ist ja der Grundstock, das Verhältnis zu Kindern. Ne? Das kann sein, dass da natürlich die Ursachen auch noch begründet liegen. Ja, das vermute ich. Naja, und dann wird natürlich im Umkreis von meinen Kindern und den Bekannten, die da sind, dann heißt es ja, die kommt aus Weißrussland und so weiter und so fort, wie das so ist. Ne? Was ist mit der Mutter deiner Söhne? Tja, was ist mit der Mutter? Die habe ich auch ab und zu mal besucht, habe mit der Gespräche geführt und so weiter. Und das letzte Mal, als ich sie das hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Mein Sohn, der Älteste, ist dann mal zu Besuch gewesen, was ich schon erwähnt habe. Und hat dann meiner Frau erzählt, dass meine geschiedene Frau mich immer noch liebt und so weiter und fühlt sich zutiefst gekränkt. Und ja, als ich dann das letzte Mal angerufen habe, hat er dann habe ich gesagt, kann ich den Christian nochmal sprechen? Und da hat er gesagt, am besten, der geht in die Kiste. Das hat mich natürlich getroffen. Ne? Das klingt alles sehr kaputt. Ja, ja. Und die Frage, die sich daran anschließt an meine Ausführungen, ist eigentlich die, soll ich versuchen, den beiden Söhnen nochmal einen Brief zu schreiben? Und ich meine, in 7 Jahren bin ich 80, dann brauche ich keinen Brief mehr schreiben, wenn ich Pech habe. Wie lange hast du jetzt beide nicht gesehen? Na, den Ältesten, das ist jetzt schon wieder fast ein Jahr. Und der Jüngste, das ist 2 Monate her ungefähr. Aber es ist mit dem Jüngsten, wie du es gerade gesagt hast, auch eben sperrig. Ja, den hatte ich gebeten, mir beim Computer zu helfen und so weiter. Und dann verspricht er das und dann hat er keine Zeit. Und ich will da auch nicht betteln. Ne? Was ich dich gerade noch fragen wollte, wie hast du deine Frau, deine jetzige Frau, wie und wo kennengelernt? Ich war aufgrund der Tschernobyl-Geschichte 5-mal in Russland. Und da gibt es ja von der Hiltrud Schröder, die hat da in Gommel in Weißrussland, hat die ja so ein bisschen den behinderten Kindern da geholfen und so weiter. Da kann ich ja lernen, ein Buch drüber schreiben. Und dann hatte ich einen Bekannten, mit dem ich da zusammen hingefahren bin nach Russland, der inzwischen verstorben ist. Also mit so Hilfsprojekten bist du dorthin gefahren? Ja, genau. Ich hatte einen LKW-Führerschein und dann haben die mich gefragt, habe ich gesagt, mache ich natürlich, war arbeitslos. Und da hast du sie kennengelernt? Nein. Ich kriege den Anruf von meinem Kollegen und der sagt, ich habe da eine Bekannte, die will machen, der hat eine Russin geheiratet und die hat dann Kontakt gehabt zu einer anderen, die wollte ihn besuchen und da ist der Zug ausgefallen und musste mit dem Bus fahren und er musste zur Gemeinderatsvorsitzung und hat mich dann gebeten, die von Hannover abzuholen. Und da hat's gefunkt bei euch? Und da hat's was passiert. Ja. Wie ist die Beziehung? Gut. Gut. Das ist eine ganz liebe, ganz sparsame, lackiert sich nicht die Fingernägel, was ich liebe. Was, lackiert sich nicht die Fingernägel? Ja. Da lege ich großen Wert drauf. Okay, das ist eine Geschmackssache. Gut, ihr habt ein 10-jähriges Kind und diese Familie ist zumindest intakt und da das ist eine glückliche Gemeinschaft, würdest du sagen. So ist das. Das ist schon mal sehr gut. Und das ist natürlich jetzt mein Lebensinhalt, ne? Das andere ist natürlich wirklich sehr traurig, wenn man das so hört und wenn man das von deiner Seite jetzt so hört, steht man da auch ein bisschen fassungslos vor. Ja, ich auch. Wie das sein kann. Natürlich, wer weiß, was die Jungs erzählen, wie das so früher war. Vielleicht hast du wirklich in gewisser Weise auch eine Schuld, aber das ist müßig, jetzt darüber nachzudenken. Ich würde dir auch rate dir, Gerd, wenn du noch einen Kontaktversuch machen möchtest und das in Form eines Briefes, da spricht ja gar nichts gegen. In Form eines Friedensangebotes, so habe ich es verstanden, oder? Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist ja rein psychologisch das Vernünftigste, was man dann machen kann. Finde ich auch, ja. Ich meine, du hast recht, du bist 73. Und dass man das vielleicht alles so ein bisschen aufarbeitet, seine Stellung dazu bezieht und so weiter. Also ich habe denen sehr viel geholfen, mir ging es mal sehr gut und dann hat er mal viele Schulden gehabt, die habe ich dann so ruckzuck beglichen und dann habe ich aus Solidarität für seinen Bruder, der da eigentlich gar nichts mit den Schulden von dem Jüngsten zu tun hatte, habe ich dem dann 2000 weniger überwiesen, dann hat er sich darüber beschwert. Gut, also was wichtig ist, finde ich... Hat aber nicht Danke gesagt. bei so einem Friedensangebot ist, dass man wirklich dann die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und, ja, nicht, sehe ich auch und so. Nicht wieder neue Vorwürfe macht oder. Auf keinen Fall. Habe ich auch in diesem Punkt gar nicht gemacht. Genau, dass man einfach wirklich sagt, lass uns jetzt ins Jetzt und nach vorne gucken. Ich bin bald ein alter Mann und ich möchte gerne in Frieden mit meinen Söhnen leben. So ist es. Vielleicht raffen wir uns doch nochmal zusammen. Das finde ich gut, das mach auf jeden Fall. Und wenn dann, das war eigentlich meine Grundfrage. Ja, und wenn da nichts zurückkommt, dann kannst du. Ist die Sache ja erledigt. Dann kannst du nichts machen. Ja, genau. Weil sonst beschäftige ich mich noch die nächsten Jahre damit und, genau. und habe nur gedacht, schreibst du den Brief oder schreibst du den nicht im Brief. Ich finde es vollkommen in Ordnung, du kannst damit gar nichts falsch machen. Und da habe ich gedacht, rufst du mal Domi an. Ja. Lieber Gerd, dann mach das und ich wünsche dir viel Glück, dass die Familie vielleicht doch nochmal zusammen kommt. Ja, ich bedanke mich für den Wunsch. Und dann wollte ich dir noch sagen, werde ich dir ein Bild von einem Urhirschen schicken. Oh, da bin ich aber gespannt. Von einem Urhirschen? Ja. Der, das ist, muss ich nur ganz schnell erwähnen, das ist, ich war nach dem Kriege in einer Bank oben, naja, das ist alles unwichtig, und da gab es diese Geohefte damals schon, das war 1949. Ach, da gab's die schon? Da gab's die schon. Mm-hmm. Und da habe ich mir denn die schönen Bilder alle rausgenommen, aus den Zeitungen, die der Bankdirektor da weggeschmissen hat. Und ich habe die Ehre, jetzt da ein Bild von zu bekommen. Du sollst jetzt so ein Bild von mir kriegen. Das finde ich sehr nett. Ich bin ganz gespannt. Und, du brauchst noch einen Schuhanzieher mit dem Hirschkopf. Ach nee, danke schön. Das brauche ich nicht. Viel ist sehr nett. Das ist allerdings aus Kunststoff. Den möchte ich dir auch nicht anbieten. Nein. Aber das Bild ist interessant, weil es so alt ist und ja und weil es ein wunderschöner Hirsch ist. Dann pack's gut ein, dass es nicht verknickt, ne? Auf der. Mache ich. Während der Post. Deine Ratschläge sind immer vollkommen. Lieber Gerd, danke für die Post schon mal im Voraus und ja? Dir viel Glück und alles Gute. Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss, ciao. Wir machen weiter mit Hanna. Hanna ist 24. Guten Morgen, Hanna. Hallo, Domian. Hallo, Hanna. So, meine Liebe. Was ist dein Thema? Um was geht's? Ja, also ich bin seit 8 Jahren mit meinem Freund zusammen. 8 Jahre? Ja. Das war. Und eigentlich auch glücklich. Ja. Ist halt seit 3 Jahren so, dass wir keinen Sex mehr haben. Du hältst mal irgendwie den Telefonhörer ein bisschen anders. Das klingt so verwurstelt. So besser? Das hoffe ich. Als wir gucken mal. Also ihr habt keinen Sex mehr? Ja. Ja. Seit wann? Das seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren, das habe ich nie verstanden. Ja. Seit 8 Jahren zusammen, seit 3 Jahren keinen Sex mehr. Ja. 8 Jahre zusammen ist natürlich für eine 24-Jährige auch schon eine verdammt lange Zeit. Ne? Ja. Ich gehe mir davon aus, dass es dein erster Freund ist. Genau. Und deine erste Beziehung? Ja. Auch der Mann, mit dem du zum allerersten Mal in deinem Leben Sex hattest? Genau. Wie alt ist er? Er ist 30. Mhm. Dann bist du für ihn nicht die Erste. Doch. Doch, auch. Ja. Ja. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Seitdem ich 18 bin. Mhm. Wie ist denn sonst so die Beziehung? Erzähl mal. Sonst ist so eigentlich alles normal, also... Wir führen ein normales Leben. Wir sind eigentlich auch glücklich. Bis halt auf diese eine Sache, die macht mir halt total zu schaffen, die macht ihm total zu schaffen und ich weiß einfach nicht, wie ich das ändern kann. Ich will es gerne ändern, aber ich kann irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ihr habt keine Kinder? Nein. Nein. Du würdest es gerne ändern, das heißt, du hättest gerne Sex mit ihm? Ja. Aber eher nicht mit dir. Doch. Doch. Es liegt nur an mir, das ist ja das Problem. Er versucht sich immer anzunähern und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich dann sage, nein, ich möchte nicht, ich will einfach nicht. Und ich weiß noch nicht mal, warum das so ist. Du sagst, ich will nicht, obwohl du eigentlich willst. Ja. Erklär mir das. Ich kann es nicht erklären, das ist ja das Problem. Ich weiß selber nicht, was mit mir los ist. Also du hast das sexuelle Bedürfnis, ist eigentlich da. So halb, nicht richtig. Ich weiß nicht, ich habe keine Lust. Also dann ist es nicht da, das soziale Bedürfnis. Das ist total verwirrend. Das ist einfach so, dass ich keine Lust habe. Und ich weiß nicht, warum ich keine Lust habe. Mhm, aber und vorher lief alles normal. Wir hatten normales Sexleben und dann auf einmal ist War das auf einmal oder war das so schleichend? Das war auf einmal. Vor 4 Jahren? Vor 3 Jahren? Mhm. Ja. Was war da? War da irgendwas? Ist da irgendwas passiert vor 3 Jahren? Eigentlich nicht. Es war eigentlich immer alles okay und dann kam auf einmal der Punkt, wo ich dann keine Lust mehr auf Sex hatte. Und ich merke halt, dass es ihm zu schaffen macht, weil er es auch immer versucht hat, aber... Aber dann korrigieren wir uns nochmal vom Anfang des Gespräches. Da hast du ja noch gesagt, ja, ich habe auch Lust, aber du hast ja keine Lust. Nein, ich will das ändern. Du willst ich es will ändern. Ja wieder Lust du willst haben, aber du hast nicht im Moment. Hast du denn Lust auf Sexualität mit dir selbst, mit dir alleine? Nein. Auch nicht. Also da findet gar nichts statt zurzeit. Genau, überhaupt nichts. Wie oft tritt er an dich heran oder versucht er es? Also er versucht halt alle 2 Tage mal, aber... Das ist schon oft, ne? Wenn dann 3 Jahre lang Nein sagt, ist das schon frustrierend. Also inzwischen ist es auch so, dass er schon... Er sagt dann zwar, ja, ich hätte jetzt mal Lust, aber ich brauche dich ja sowieso nicht fragen, weil ich ja sowieso keine Lust habe. Und ich merke halt, dass es ihn zu schaffen macht. Und klar. Ich weiß nicht, ich will nicht so sein. Ich will ja wieder normal sein, in Anführungsstrichen. Naja, Moment, aber stopp. Das ist nicht, muss nicht unbedingt unnormal sein. Das ist einfach im Moment eine Gefühlsphase von dir, die, da muss man überlegen, worin das begründet ist. Vielleicht ist es darin begründet, dass diese Beziehung schon für dich in deinem Alter sehr alt ist, dass du keine anderen Erfahrungen gemacht hast, dass einfach die sexuelle Attraktivität nicht mehr da ist, die du früher bei deinem Freund gesehen hast. Das kann ja sein, das wäre ja nichts Unnormales und nichts Schlimmes. Das wäre ein Erklärmuster, dass du ihn so vielleicht als Menschen nach wie vor sehr schätzt und magst und durchaus auch liebst, aber kein sexuelles Bedürfnis da ist. Das erleben Tausende von Pärchen jeden Tag, die lange schon zusammen sind. Das ist natürlich sehr tragisch, wenn man das so feststellt, dass man den anderen nicht mehr, keine Leidenschaft mehr für den anderen empfindet. Vor allen Dingen, wenn man sehr jung ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht das weiter? Wir können ja so nicht auf Dauer leben. Was wollen wir machen? Ja. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es kann ja auch sein, das weiß ich nicht, dass es irgendeine andere Ursache bei dir hat. Das weiß ich nicht. Ob irgendwas vorgefallen ist, ob du seelische Probleme hast und aufgrund dessen, dass alles weggedrängt wird, das weiß ich also, nicht. Also, weiß nicht, die letzten 3 Jahre waren halt zum Teil ein bisschen anstrengend gewesen, weil auch in der Familie Probleme waren. Und das hat mir halt auch viel zu schaffen gemacht. Was machst du vom Beruf? Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Ja. Meine zweite. Wie sehr färbt denn jetzt diese nicht stattfindende Sexualität auf eure Beziehung ab im Alltag? Also, so wie gesagt, so ist eigentlich alles normal. Aber wenn ich dann merke, dass er halt Lust hat und ich mal wieder keine Lust habe, dann endet das meistens immer im Streit. Gibt es denn, kannst du dich noch auf Zärtlichkeiten einlassen? Ja, das ist okay, aber halt sobald er halt ansetzt zum Geschlechtsverkehr, dann blockiere ich halt. Wie war denn die Sexualität früher zwischen euch? Toll. Toll? Ja. Also das war für dich schon erfüllend und eine schöne Sache? Ja, auf jeden Fall. Was sagt er denn dazu? Wie kommentiert er das Ganze? Ja, er denkt halt immer, es wird an ihm liegen. Und wenn ich ihn nicht mögen würde, würde ich es ihm sagen. Aber es ist nicht so, dass es an ihm liegt. Weil ich finde ihn ja toll, so wie er ist. Und ich bin ja auch glücklich mit ihm. Es liegt ja halt nur an mir. Und das ist das halt. Und er denkt dann immer direkt, ja, hast du was mit einem anderen? Dann sag es mir wenigstens. Aber ich habe nichts mit einem anderen, weil ich liebe nur ihn. Hast du denn so... Ganz unter uns jetzt und ganz ehrlich, so manchmal doch irgendwie so erotische Träume, gar nicht auf eine Person bezogen, so nur erotische Sehnsucht? Ab und zu mal, aber ganz selten. Stellst du dir dann doch vielleicht irgendwie eine Person vor, mit der du das erleben könntest? Ich sehe meistens kein Gesicht. Mhm. Könntest du dich eigentlich in jemand anderen verlieben? Ich weiß es nicht. Das ist auch schwer, so theoretisch zu sagen. Ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin so eigentlich super glücklich und er ist die Liebe meines Lebens. Und ich will auch mit keinem anderen Mann zusammen sein. Nur sind wir uns einig, dass das so nicht weitergehen kann. Ihr seid junge Leute und da sind Bedürfnisse. Bei dir werden die auch wieder geweckt, wie auch immer, wann auch immer. Und bei ihm sind sie da. Mhm. Ja. Ich rate euch, Hanna. Es ist ein Versuch. Ich weiß nicht, ob es zu einer für euch guten Lösung führt, aber es könnte ein Klärungsversuch sein. Mhm. Ich rate euch, zu einer Paarberatung zu gehen. Okay. Und ich habe den Eindruck, dass du und so wie du ihn beschreibst, dass ihr das beide auch machen würdet, wollen, oder? Das stimmt. Ja. Ja. Also ich würde jetzt in der Situation an eurer Stelle alles so möglich erstmal versuchen. Das kann sein, dass das ein Schuss in den Ofen ist, die Paarberatung, aber egal, es kann auch sein, dass es gut läuft und ihr zumindest eine gewisse Klarheit bekommt, woran es liegen könnte. Und daraus muss man dann Konsequenzen ziehen, welche das auch immer sein mögen. Okay. Macht es, sonst ihr dreht euch da im Kreis wie im Hamsterrad. Das ist immer dasselbe und ihr kommt nicht voran, nicht weiter und nicht zurück. Und versucht mal so einen neuen Impuls durch eine Beratung zu kriegen. Okay. So. Dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, Hanna, und versorgen dich mit der entsprechenden Adresse. Und ich wünsche viel Glück und drück die Daumen. Okay, danke schön. Alles Gute, alles Liebe. Gleichfalls. Dankeschön, tschüss. So, Freunde, 1.46 Uhr. Nina, 30 Jahre alt. Hallo, Nina. Hallo. Hallo, Nina. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Also es geht um meine Beziehung zu meinem Freund. Ja. Und darum, dass ich irgendwie rausfinden möchte, wie ich bewirken kann, dass er mehr Nähe mit mir sucht, mehr Gespräche mit mir sucht, einfach von sich aus mehr will. Weil er redet sich immer raus, dass er müde ist oder keine Zeit hat. Und man muss halt dazu sagen, er ist orthodoxer Priester. Und unsere Beziehung ist halt, außer für meine Freunde, ist die halt geheim. Moment, er ist orthodoxer Christ. Ja. Und diese Beziehung ist geheim, die ihr miteinander führt. Ist er, was heißt Christ? Ist er geistlicher? Genau. Ach so. Er ist Priester. Er ist orthodoxer Priester. Ja. Ich bin jetzt gerade nicht so ganz bewandert mit der orthodoxen Morallehre, aber ich gehe davon aus, dass die orthodoxen Priester auch keine Frauen haben dürfen. Ja, es ist genau wie bei den Katholiken auch, nur dass die orthodoxen Priester, sie dürfen heiraten, wenn sie sich vor der Weihe entscheiden zu heiraten. Also vor der Priesterweihe. Aber das ist bei ihm ja schon alles gelaufen. Schon gelaufen, er ist jetzt Mönch. Ach, er ist Mönch? Ja, man ist dann automatisch in der orthodoxen Welt ist das so, dass man bis 30 sich entscheidet, ob man heiratet oder Mönch wird. Weil es ist nicht üblich, allein zu sein, wie bei der katholischen Kirche, dass man als Priester nicht mal weder Mönch noch eine Familie hat. Das ist unüblich, sondern man geht eben ins Kloster oder heiratet. Und vor der Priesterweihe muss man sich eben für den Lebensweg entscheiden, den man gehen will. Also er lebt in einem orthodoxen Kloster in Deutschland. Genau. Aber ich möchte nicht sagen, in welchem... Nein, keine Angst. Ich will dich gar nicht... Also das reicht ja als Information heraus. Er ist orthodoxer Priester und lebt in einem Kloster und lebt dort als Mönch. Wie alt ist er? Er ist über 60, also 63. Ah, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Wie habt ihr beiden euch denn, wenn er Mönch in einem Kloster ist, wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Ja, also meine Familie kannte den schon, als ich ein Kind war, aber wir haben uns dann 15 Jahre nicht gesehen und ich war mal bei ihm beichten und wir haben ab und zu geredet und irgendwie war ich in einer Krise vor 3 Jahren und habe ihn gefragt, ob er mit mir zusammen sein will, weil ich gerade keinen anderen habe und dann hat er gesagt, dass er mit mir zusammen sein will. Moment, stopp. Du gehst zu einem Mönch und sagst, ich bin gerade in der Krise, ich möchte gerne mit dir zusammen sein. So hast du das gemacht? Naja, wir haben schon vorher ein paar Mal geredet, ich habe ein paar Mal gebeichtet, aber ja, ich war wirklich in einer totalen Krise. Also ja, das ist ja eine kuriose Anmache, dass du dich da überhaupt getraut hast, einen Mönch zu fragen, willst du mit mir zusammen sein? Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt für ihn geschwärmt und ja. Wie kann man sich die Beichte im Orthodoxen denn vorstellen? Sitzt man da auch in einem Beichtstuhl wie bei den Katholiken? Nein, man steht und vorher spricht der Priester für einen das Gebet. Also man guckt sich an und man steht in einem Raum sich gegenüber. Nee, an so einem Podest. Ach so, okay. Also, aber man sieht sich in die Augen. Ja, man sieht sich kurz in die Augen, aber dann neigt der Priester so das Ohr, dass er zuhört. Ach so, verstehe. Was er einem sagt. Okay, wie hat er denn dann im ersten Moment auf diese doch kuriose Anmache, sage ich jetzt mal, reagiert? Ja, er hat mich angeschaut und dann hat er gesagt, dass er mit mir zusammen sein will. Das ist ja, das würde man ja im Film gar nicht so glauben können. Ja. Und er kannte dich schon als Kind. Ja. Er war ein paar Mal zu Besuch bei uns, aber das ist jetzt schon ewig her. Das ist ewig her. Also dann waren viele Jahre dazwischen, bis ihr euch dann wieder gesehen habt. Genau, also über 15 Jahre. So, jetzt sagt er dann auch. Ich finde die Situation so merkwürdig. Dann sagt er, ja, ich will auch mit dir zusammen sein. Ich sag nochmal, ein Priester, ein Mönch lebt im Kloster. So, und dann, wie funktioniert das praktisch? Ja, das ist ja das Problem. Also im ersten war das so, dass wir uns mehrmals die Woche mehrere Stunden gesehen haben. Wo habt ihr euch denn getroffen? Also bei mir, bei ihm oder wir sind weggefahren in die Berge oder ins Restaurant gegangen. Oder ach, das heißt, er kann, so wie er will, aus dem Kloster rausgehen? Ja, er ist er hat da eine gewisse Autorität schon, also. Ach so, verstehe. Er kann, hat gewisse Freiheiten. Ja. Ja. Hey, wie lange läuft denn die ganze Sache überhaupt schon? 2 Jahre sind wir jetzt zusammen und vor 3 Jahren haben wir eben das erste Mal miteinander gesprochen. 2 Jahre zusammen. Das heißt, ihr schlaft auch miteinander? Nein, das machen wir nicht. Wir küssen uns nur, umarmen uns halt und so und streicheln uns und so, aber wir haben keinen Sex, weil wir haben uns dagegen entschieden, weil wir ein schlechtes Gewissen, also wir hätten beide ein schlechtes Gewissen. Weil das ist halt nicht so leicht, also wenn man ein Versprechen Gott gegeben hat, dann, natürlich. Also nach orthodoxem Glauben, das muss man dann halten und dann. Aber natürlich, das kann ich gut verstehen. Aber er hat frage ich mich auch manchmal, ob das ein Verbrechen ist. Ja, hallo, Herr Freud, das Versprechen gebrochen, halb, ne? Denn er hat sich ja schon auf eine Frau, auch wenn auch nur fast platonisch, eingelassen, was er eigentlich nicht darf. Stimmt das? Ja, also streng genommen nicht, aber wir glauben halt, dass Gott das nicht so streng sieht, nicht immer so streng sieht wie die Kirche. Glaube ich auch nicht. Gott ist da viel großzügiger als alle Kirchen der Welt, aber das sei mal dahingestellt. Das ist eine Frage des Herzens einfach, ob so. Das wirklich Liebe ist oder genau. Nicht. So, aber das ist ja eine schreckliche Situation. Du bist 30 Jahre alt, er ist 60 Jahre alt. Er ist ein Priester in einem Kloster und ein Mönch und hochgestellt und ihr könnt euch nur heimlich treffen. Was für eine Perspektive hat denn so eine Beziehung? Ja, also es ist nicht so, dass ich ihn aus dem Kloster rauszerren will. Also ich habe irgendwie gesehen, dass es ihm dort gut geht und dass er glücklich damit ist. Und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn jetzt nicht unbedingt heiraten will. Aber dass ich, wenn er mal keine Lust hat, da zu sein, dass er gerne bei mir einziehen kann. Vielleicht irgendwann in der Zukunft. Aber das würde ich nur machen, wenn er unbedingt will. Ich würde ihn jetzt nicht dazu verführen, weil ich wüsste, glaube ich, besser als er, dass er sich unglücklich machen könnte. Wie ist denn so dein Eindruck? Glaubst du, dass er wirklich ernsthaft mit dem Gedanken spielt, das zu tun, sein ganzes altes Leben hinzuwerfen? Ich glaube nicht, dass er so sehr ernsthaft mit dem Gedanken spielt. Also momentan bestimmt nicht und vielleicht hat er mal mit dem Gedanken gespielt. Mir fällt da gerade ein Aspekt ein, ein ganz pragmatischer Aspekt. Wenn er mit 60, wenn er sein Leben lang orthodoxer Geistlicher war und das jetzt hinwerfen würde, bekäme er dann überhaupt eine Art Rente oder ein Geld? Von was würde er leben? Also zunächst mal, er müsste halt sein Amt niederlegen und er müsste, ich weiß nicht, wie viel Buße tun, dass er das Versprechen zu Gott bricht. Und dann hängt es wahrscheinlich von irgendwelchen Bischöfen ab, ob man ihm das erlässt oder ob man ihm sagt, nein, du darfst das Kloster nicht verlassen, auf keinen Fall, wir erlauben dir das nicht. Ja. Und wenn die ihm das irgendwie alles erlauben würden, dann würde er vielleicht ein bisschen Geld kriegen. Ach so, also da sind viele Wenns, sind da vorgeschaltet. Ja. Wenn. Das kann auch sein, dass er... Glaub, aber so genau kenne ich mich da nicht aus, weil es geht auch gar nicht darum, dass er mich jetzt heiratet und aufzieht. Das ist mein Konflikt. Aber Nina, du bist, wie gesagt, eine junge Frau. Wir haben gerade mit der Hanna über Sexualität gesprochen. Du musst doch auch Sehnsüchte und Bedürfnisse haben. Mit deinem Freund kannst du sie nicht erleben. Ja, es gab ja schon brenzlige Situationen, wo es fast dazu gekommen wäre. Aber mir sind andere Dinge einfach wichtiger. Wohnt ihr denn geografisch nah beieinander? Wir wohnen... Ist das Kloster in der Nähe von deiner Wohnung? Nein, nicht so nah. Also ich brauchte eine Stunde hin. Ach so, das dann auch noch. So in der Regel, wie viel mal im Monat seht ihr euch denn jetzt zur Zeit? Also wir sehen uns mindestens 4-mal im Monat. Mhm. Also wir sehen uns halt 1 bis 2-mal die Woche zur Zeit und immer nur für eine halbe Stunde. Kannst du mit ihm auch telefonieren? Darf er das? Hat er ein Mobiltelefon? Ja, er ruft mich jeden Abend an für 1 bis 10 Minuten. Ja. Ich meine, er ist ja nun ein erfahrener Mann, der viel über sein Leben, hoffe ich mal, nachgedacht hat oder wahrscheinlich sogar. Wie soll es denn weitergehen? Was sagt er? Ja, für ihn ist es, dass es für immer ist. Bitte? Unsere Beziehung. Was? Ist es für ihn? Was? Dass es so für immer so weitergehen soll. Ach, dass es so für immer weitergehen soll. Das ist aber keine Lösung für dich, oder? Für mich ist nicht das Problem, dass ob er im Kloster ist oder nicht, sondern ich habe einen ganz anderen Konflikt. Ich habe den Konflikt, dass er die Distanz zu mir immer weiter ausreizt, immer mehr auf Distanz geht, bis ich Schluss mache. Und wenn ich dann weg bin, dann holt er mich wieder zurück und verhält sich eine Weile wieder normal. Ach so, also, das heißt, da ist so ein Spielchen zwischen euch beiden. Ja, irgendwie schon. Ja, das ist ja nun völlig albern. Entweder entscheidet man, okay, wir bleiben auf dieser Basis verbunden, oder man lässt es eben ganz bleiben. Ja, das ist ja, ich werde nur dann unzufrieden mit der Art, wie er mit mir umgeht, nach einer Weile, und deswegen kann ich dann nicht einfach so machen Schluss, und er sagt dann immer, alles, was ich an ihm kritisiere, sei meine kranke Fantasie, und das stimmt alles nicht, und er will mit mir reden, und er will mich umarmen und so, aber er sei müde, hat wenig Zeit oder sowas. Also ich glaube nicht, dass du eine kranke Fantasie hast, ich glaube, dass das ganze Konstrukt eher etwas krank ist. Und ich finde, dass du da wirklich ein Recht hast, wenn du dich schon auf so etwas einlässt, was ja nur sehr ungewöhnlich ist, dass es dann auch eine gewisse Kontinuität hat. Die Frage ist nur wirklich, ob du das dauerhaft möchtest. Also irgendwie hat das ja Kontinuität, aber ich frage mich einfach, ob ich irgendwie bewirken kann, mit ihm mehr tiefer ins Gespräch zu kommen und irgendwie rauszufinden, ob bei uns da irgendwie mehr rauszuholen ist und was wirklich zwischen uns ist und was wirklich sein Herzenswunsch ist. Ich vermute mal... Ob er nur Gott im Herzen hat oder ob er mich wirklich liebt oder... Aber du hast doch jeden Monat 4-mal Gelegenheit dazu, genau das ihn zu fragen. Warum tust du das? Ja, weil das Problem ist, seit einem Jahr hat er unsere Treffen auf 1/2 Stunde reduziert und früher waren das mehrere Stunden. Ach so. Und man kann in 1/2 Stunde also nicht so viel, man möchte die Zeit nutzen. Man küsst sich, man umarmt sich, man kann nicht so viel reden oder diskutieren. Aber ihr telefoniert ja auch miteinander, sagst du. Abends, ja. Ja. Aber manchmal nur für 2 Minuten, manchmal ruft nur an, um gute Nacht zu sagen. Okay, aber zumindest... Maximal 10 Minuten, also. Okay, aber dieses Recht musst du dir rausnehmen, Nina. Dass du dieses Gespräch, zumindest dieses Gespräch mit ihm führen musst, darauf kannst du auch bestehen. Und wenn er eine gewisse Stellung in dem Kloster hat, kann er sich die Zeit auch mal rausnehmen, dass er sich mit dir 4 Stunden unterhält. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde der dich so hinhalten und so in gewisser Weise auch mit der Situation spielen und deine Bedürfnisse gar nicht so ernst nehmen. Ja, das ist nicht so einfach, das einzuschätzen, ob er das ernst nimmt. Deswegen nagel ihn ruhig fest, dass er zumindest dir gegenüber sich zeigt, zu einem langen und intensiven Gespräch, damit du eher weißt, woran du bist. Das darfst du nicht mit dir machen lassen. Ich habe auch den Eindruck, vielleicht hast du auch zu viel Respekt vor ihm. Ja, ich frage mich manchmal einfach, ob er sich unbewusst nur um mich kümmert, weil er an meinem Wohl interessiert ist und vielleicht so ein Retter-Syndrom hat und vielleicht gar nicht wirklich an meiner Person interessiert ist. Genau, genau so etwas muss man besprechen. Und da musst du ihn auch wirklich hart angehen und mit harten Fragen konfrontieren. Sonst kommst du nicht weiter. Sonst läuft das immer so, plätschert das so vor sich hin, wie du es gerade beschrieben hast. Liebe Nina, ich kann jetzt nicht weiter mit dir reden, weil meine Sendung gleich vorbei ist. Aber ich glaube, ich habe so das Wichtigste gesagt. Du musst mit dem reden und du musst intensiv den wirklich auch fordern. Jetzt muss ich Schluss machen. Ich wünsche alles Gute und viel Glück. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Donke. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, schlaft gut. Tschüss.